Da aber ist es von tiefster, geradezu symbolischer Bedeutung, dass die Beziehung des fassenden Geistes zur Welt in der deutschen als der letzten aller arischen Sprachen darin noch heutigen Tags zum Ausdrucke kommt, dass in ihr und in ihr allein die Substantiva großgeschrieben werden. Denn dass das Fixierte, das Eins, das Gestaltete jenes Wichtigste ist, um das sich alle Eigenschaften und Tätigkeiten gleichsam fördernd, herbeiführend, erklärend, hindernd oder vermittelnd bewegen, kommt in dieser Großschrift der Sache, des Dinges, um das sich alles dreht, also der Hauptsache und des Hauptwortes in überzeugender Sichtbarkeit zum Ausdruck. Und so ist denn die Betonung und Hervorhebung dieses hauptsächlichen, bedeutsames Alleingut jenes arischen Stammes, der vom Schicksal dazu bestimmt ist, den großen letzten Kampf wider die alles überrollende Weltbeweglichkeit zu bestehen. Und es ist demnach begreiflicherweise Hauptbestreben derer, die der fassenden Geisteskraft den Tod zugeschworen haben, das Sinnbild seiner wesentlichen Artverschiedenheit aus dem Schrifttum zu merzen, und also ist es kein Zufall, wenn der ehrliche Schwindler Stefan George Abeles als einer der ersten seine ebenso beweglichen als zwanglosen Wortzusammenkünfte dichterischer Falschmünzerei durchwegs mit kleinen Anfangsbuchstaben herausbrachte, ebenso wie der nicht minder schwindelhafte, prosaische Klugschwätzer Panwitz seine geistigen Offenbarungen. Und so war es denn auch einer der ersten Vorschläge Zions nach dem Umsturze, unsere deutsche Sprache nicht nur um ihre alterwählte Frakturschrift zu bringen, sondern auch durch das Verbannen der großen Anfangsbuchstaben strukturlos zu machen. Hand in Hand damit aber all jene Dehnungs- und Umlautzeichen verschwinden zu lassen, die ein sich besinnen und Wissen um die Entstehung und den Wurzelsinn unserer Worte dem Deutschen lebendig erhielten. Glücklicherweise sind bisher all diese Versuche an der nicht genug hoch zu preisenden Pedanterie und Schwerfälligkeit derer gescheitert, die noch treue Wacht halten vor dem Sprachhorte unseres Volkes. Gelänge es aber Zion, eine deutsche Generation nach seinem Wunsch und Willen zu erziehen, dann wäre es ein leichtes, ihr zu guter Letzt die sinnlos gewordene Sprache ganz und gar zu entwinden und durch die Idealsprache, wie sie Zion schon so lange vorschwebt, zu ersetzen. Ob nun aber dieses erbärmliche Wortgemisch Ido, Esperanta, Volapük oder sonst wie heißen mag, immer verfolgt es den Zweck, die falsche Tragik jenes Turmbaus zu Babel aus der Welt zu schaffen, die nur dadurch entsteht, dass Zion alle Völker der Welt zwingen möchte, zum Riesenbaue seiner Weltherrschaft zusammenzuströmen und gemeinsam zu wirken. Ohne solche allen Völkern aufgezwungene gemeinsame Arbeit an Zions Weltbau kann es niemals zu dieser erlogenen und aufgezwungenen Tragödie der Nichtverständlichkeit kommen. Denn Raum für alle hat die Erde. Wenn jedes Volk sein eigenes Staatsgebäude von seinen Stammesgenossen errichten lässt, dann kommt es gar nicht zu jener heillosen Verwirrung, die nicht gegeben, sondern von Zion angerichtet worden ist. Aber erst eine eigensten Zielen dienende Verwirrung schaffen und diese dann mit eigensten Zielen dienenden Mitteln beheben wollen, ist hier wie überall das schlaue, ewig gleiche Werk unserer Allesvergewaltiger. 46. Jeder Tag bedeutet heute für den Aufstieg des Judentums zur Weltherrschaft so viel wie in früheren Zeiten ein Jahrzehnt, ja ein Jahrhundert. Denn ebenso wie ein Netz, das nur um einen Teil eines Gegenstandes gelegt ist, noch kaum die Möglichkeiten seines Wirkens entfalten kann und erst in dem Moment wirklich Netz geworden ist, wo es den ganzen Gegenstand umhüllt, ebenso hat Zions Weltumstrickungsaktion erst in dem Augenblicke seine furchtbare, volle, allumschließende Macht erreicht, wo die ganze zu umgarnende Welt rundum eingefangen ist. Dies aber ist heute erreicht. Und so ist jedes Anziehen und enger Umschließen heutigen Tags von einer Tragweite, einem schier unentrinnbaren Verhängnis für Zions Opfer, dass nur das Sehen des noch immer unsichtbaren Netzes, das entschlossene Zerreißen seiner lebenserstickenden Maschen in letzter Stunde die Rettung zu bringen vermöchte. Aber Tag für Tag, Stunde um Stunde werden die Maschen enger und zieht Zion das Netz schärfer um die Gliedmaßen des deutschen Volkes. Jede Verordnung und Verfügung, die heute getroffen wird, hat den Zweck, die fassende Kraft des Geistes für alle Zeiten zu mechanisieren und der Organisation des beweglichen, unumschränkten Spielraum zu gewähren. Und so wird denn der Wiederaufbau nach Rathenau ganz im Sinne der unumschränkten Oberhoheit Israels vor sich gehen, und so wäre für den Deutschen das einfachste Mittel zur Genesung, alles, was heute in seinem Sinne, auf welche Gebiete auch immer verfügt wird, mit nie zur Ruhe kommendem Misstrauen zu betrachten und genau das Gegenteil von dem, was seine heutigen Führer beschließen, zu tun oder doch der kommenden Tat vorzubehalten. Ein erschütterndes Beispiel liefert uns jene Aktion, in welcher ein Herr Wenzel Goldbaum in Berlin nunmehr beflissen ist, die Interessen der Filmwelt, der Bühnenschriftstellerei und der zu einer neuen Gruppe zu vereinigenden Prosaerzähler in einem Verbande zu vereinen, was alles unter einen Hut zu bringen, einzig und allein den Zweck hat, die schaffende Arbeit macht- und rechtlos zu machen und den Agenten als Vertreter der rein beweglichen Verlegerinteressen als Syndikus in der Person desselben Herrn Goldbaum der deutschen Schriftstellerwelt aufzuzwingen. Wir können jedermann auf das Dringlichste empfehlen, die vortreffliche und von mannhafter Entschlossenheit und Hellsichtigkeit durchspulte Abwehrschrift Hans Küsers zu lesen, die der Schutzbund deutscher Schriftsteller an seine Mitglieder zu verschicken wusste. Aus der Fülle der Ungeheuerlichkeiten, die hier zur Entrechtung und wirtschaftlichen Ohnmacht des Schriftstellers ersonnen wurden, mag nur ein köstliches hervorgehoben werden: das dem Verleger zustehen sollende Recht, jedes Werk, sofern es innerhalb von 5 Jahren nicht einen festzustellenden Minimalabsatz fand, einfach verramschen zu dürfen. Das aber heißt in Zions Sprache übersetzt: